Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zu dieser neuen One App a Day Folge der 35. Es ist die 35. Lass mich noch einmal kurz nachschauen. Genau, der 35. OAADSE Folge. Dem kleinen Jahresrückblick. Ich nehme das heute auf am Montag, den 28. und werde es also am Mittwoch, den 30. einen Tag vor Silvester, veröffentlichen. Diesbezüglich, da wir uns dann nicht mehr hören werden, wünsche ich euch nochmal, ich glaube, ich habe es schon mal gemacht, in einer der anderen OAADSE-Folgen einen guten Rutsch. Und Happy New Year, einfach schon mal. Kleiner Jahresrückblick. Ich bin ja immer ein bisschen chaotisch bei einem kleinen Jahresrückblick, aber trotzdem habe ich das ja jetzt immer so gemacht, dass, ich glaube letztes Jahr jedenfalls, vor letztes Jahr eigentlich auch, dass nochmal eine Folge kommt. Gehen wir einfach mal ein bisschen durch. Ich habe natürlich nur ein paar Themen, also es gab ja unglaublich viel dieses Jahr, nur ein paar Themen mir ausgesucht. Da wäre zum Beispiel die Handys oder die Smartphones, die mich am meisten begeistert haben tatsächlich dieses Jahr. Im Android-Bereich war das LG G4. Es kamen ja einige interessante Android-Smartphones raus, sagen wir mal so. Das OnePlus 2 fand ich persönlich interessant. Auch das Samsung Galaxy S6 fand ich sehr interessant. Ich hatte zwei Huawei-Handys zum Testen, auch das Mate S. Das ist natürlich irgendwie High Class. Und was mich trotzdem aber am meisten begeisterte irgendwie im Android-Bereich, vielleicht auch, weil ich es getestet habe. Die anderen hatte ich ja nicht in der Hand, also beziehungsweise die Huawei-Handys hatte ich natürlich da, aber zum Beispiel das Galaxy S6 hatte ich nicht im Test. Das LG G4, da könnt ihr auch im Blogbereich nochmal nachlesen, das hatte ich im Test und das ist auch bei mir gut abgeschnitten. Warum hat mich das begeistert? Ganz einfach, ich mag LG, ich fand das Display gut, die Form, dieses bisschen gekurvte, mag ich persönlich gerne. Die Buttons auf der Rückseite, super, aber die Kamera, die hat mich wirklich begeistert. 1,9er Blende, ich blätter da nochmal hin, bevor ich Scheiß erzähle. 1,8er Blende natürlich, einen wirklichen Expert-Mode, wo ihr auch alles Mögliche einstellen könnt, irgendwie sei es ISO-Werte, Belichtungszeit, Fokus etc. Das kennt man auch von Huawei, das kenne ich auch auf dem iPhone, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Bilder, die das LG G4 gemacht hat oder die ich mit dem Smartphone gemacht habe, waren die besten Bilder. Ich hatte ja jetzt das Z5 Kompakt und die Kamera ist toll, aber die Bilder vom LG G4, LG G4, wie auch immer, waren definitiv die besten Bilder, die ich jemals mit einem Smartphone gemacht habe. Ein ganz, ganz, ganz tolles Gerät. Auch die Lederrückseite finde ich persönlich sehr schick. Was mir da noch fehlte, war ein Fingerabdrucksensor. Tatsächlich, da hoffe ich ja, dass das irgendwie im LG G5 oder G5 jetzt dann 2016 kommen wird. Und dann bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich nicht vielleicht geneigt bin, vom iPhone zu wechseln. Aber das ist was anderes. Gehen wir weiter. Smartwatches. Smartwatches waren natürlich ein großes Thema. Ich habe seit letztem Dezember, also Dezember 2014, habe ich eine Pebble. Wo ich gerade bei Pebbles bin. Interessante Smartwatch immer noch, 5 Tage mindestens hält der Akku durch. Es gab jetzt gerade das Pebble Timeline Firmware Update, wo ich teilweise begeistert bin, teilweise nicht, was aber schön ist. Es ist jetzt mit iOS 9 kompatibel, es kommt auf dem iPhone nicht mehr zum Battery Drain und man kann die Pebble wieder benutzen, was natürlich auch aber bleibt, ist, die Perle an einem iPhone ist nur zur Hälfte höchstens sinnvoll. Ihr könnt halt Musik steuern, ihr seht die Benachrichtigungen etc. pp. Könnt aber bei der Perle genauso wie bei Android Wear unter iOS halt nicht auf Benachrichtigungen antworten oder E-Mails löschen oder ähnliches. Deswegen die Apple Watch. Ich muss sagen, ich liebäugle mit der Apple Watch, ganz klar. Ich finde immer noch, oder was heißt immer noch, ich finde eine eckige Smartwatch schöner als eine runde Smartwatch. Und ganz ehrlich, ich finde, die Apple Watch ist die schönste Smartwatch, die es da draußen gibt. Das ist Geschmackssache, ganz klar. Das ist jetzt nur meine Meinung. Aber wie gesagt, also ich finde, das ist die schönste Smartwatch. Ich habe keine. Vielleicht werde ich mal eine haben. Vielleicht werde ich auch zu Android wechseln und gar nicht bei iOS bleiben. Ich meine, die Preise bei Apple, ich weiß nicht, ob wir uns da nicht streiten müssen oder ob wir uns da doch streiten müssen. Aber die sind natürlich absolut verrückt, absolut bescheuert, absolut zu teuer. Gehen wir mal hier rauf. iPhone 6S kam ja auch dieses Jahr raus mit Force Touch, also Dollar aufs Display drücken, alles ganz nett. Ich bin bei meinem iPhone 6 geblieben. Ich sehe noch keinen wirklichen Grund, auf das 6S zu wechseln und werde auch nicht mehr auf das 6S wechseln. Wenn überhaupt, dann auf das 7er oder vielleicht sogar auf das 7S. Ich meine, das iPhone 6 ist echt toll. Und nur weil es neuere Geräte gibt, ist es ja nicht plötzlich schlecht. Wo ich gerade bei den Preisen war, das 6S, nicht das 6S Plus, ich meine, das fängt bei 739 € an. Heieiei, für 16 GB, was keiner will, weil 4K-Videoaufnahme 64 GB, dann 849 € und 128 GB, 959 €. Dafür kriege ich ein Gebrauchtauto, einen Fernseher, eine Reise, was auch immer. Aber ganz ehrlich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich bereit bin, das für ein Smartphone auszugeben, wenn ich denke, dass ich auch deutlich weniger ausgeben kann für ein echt, echt tolles Smartphone. Und das war jetzt tatsächlich mal eine schöne Überleitung, weil es leitet nämlich über zu dem Smartphone, was mich grundsätzlich nicht nur mit dem Betriebssystem, mit dem speziellen, sondern eigentlich grundsätzlich dieses Jahr am meisten geflasht hat. Es ist ja so, bei High-End-Geräten haben wir meistens tolle Kameras, tolles Display, tolles Arbeitstempo, viel Speicher und einen hohen Preis. Also die High-End-Modelle in meinen Augen jedenfalls ändern sich ja oder ähneln sich ja alle doch ziemlich sehr anders. Dieses Gerät, über das ich jetzt sprechen möchte, welches ist es denn, wollt ihr wissen? Naja, wer meine Social-Media-Kanäle verfolgt hat, der weiß, von welchem Gerät ich begeistert bin, nämlich von dem Lumia 640. Lumia 640 von Microsoft, 5-Zoll-Smartphone, Windows von 8.1 momentan noch, aber die Technical Preview von Windows Mobile 10 oder Windows 10 Mobile läuft schon ohne Probleme drauf und es soll auch dann natürlich ein offizielles Update geben, 8 GB interner Speicher, was aber nicht wirklich ein Problem ist, weil ihr schmeißt da einfach eine Speicherkarte rein und könnt auch Apps ohne Probleme auf der SD-Karte installieren, wenn der Entwickler es denn freigegeben hat. Mit Windows 10 Mobile könnt ihr sogar die Offline-Karten vom Navi auf der Speicherkarte speichern ohne Probleme. Also kommt man mit 8 GB wunderbar hin. Das Schöne ist, das Gerät kostet 129 € und ganz ehrlich, wenn ich das in die Hand nehme und mein iPhone in die Hand nehme, klar, iPhone, Display noch eine Nummer besser, Verarbeitung noch eine Nummer besser. Irgendwie fühlt sich wertiger an, vielleicht auch nur, weil man weiß, was es kostet. Und die Kamera ist natürlich noch mal eine Nummer besser als das vom Lumia 640. Aber wenn ich sehe, was ich beim Lumia 640 für 129 € für eine Menge Smartphone bekomme, da kann ich nur sagen, wow, Thumbs up, Daumen hoch, ich bin begeistert. Da bekomme ich für meinen Preis vom Gefühl her, für mich, wie gesagt, alles meine Meinung, bekomme ich da mehr als mit dem iPhone. oder mit sogar mit dem LG G4. Ja, Lumia 640, das hat mich wirklich begeistert, dieses Gerät. Hat übrigens einen 2500 mAh Akku, ein Dual-SIM-Handy ist es. Und ja, auch 8 Megapixel Kamera mit Autofokus. Auch die Kamera macht echt schöne Bilder. Und ich habe überhaupt keine Probleme damit, nur das Lumia 640 mitzunehmen auf einen Ausflug. Meine Kamera oder sogar mein iPhone, mein iPhone oder sogar meine gute Kamera zu Hause zu lassen und nur dem Lumia 640 zu vertrauen, was die Bildqualität anbelangt. Vielleicht habe ich da nicht genug Ansprüche oder nicht so hohe Ansprüche wie andere, aber ich bin wirklich begeistert und ich glaube, das hört man mir auch an. Was gab es noch? Es gab zu Weihnachten gab es ein ORD Weihnachtsgewinnspiel. Ihr habt alle schön mitgemacht. Das hat mir persönlich großen Spaß gemacht. Und ich hoffe oder denke, dass man sowas nächstes Jahr, also 2016, dann auch nochmal wiederholen kann. Das bringt mich zu der Überleitung zum letzten Thema. Wie gesagt, es gab noch viel, viel mehr Themen natürlich in diesem Jahr. Ich habe mir jetzt einfach nur ein paar kleine für einen kleinen chaotischen oder eine kleine chaotische Folge habe ich mir ein paar Themen rausgesucht. Also, eigentlich wollte ich einen Übergang finden vom Weihnachtsgewinnspiel zu meinen Dankesworten. Erstmal möchte ich den Hörern und Lesern danken. Es ist immer wieder schön, auf die Statistiken zu gucken und zu sehen, ha, so viele Leute haben das und das gelesen oder hey, die Folgen kommen gut an oder eben auch nicht. Das ist in letzter Zeit ein bisschen zurückgegangen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht es wird sicherlich an der App-Auswahl liegen. Und das bringt mich zu einem kleinen Punkt, was mich beschäftigt. Feedback. Also anhand der Statistiken bekomme ich natürlich Feedback, aber ich würde auch gerne mehr so Feedback bekommen. Sei es in Form von Kommentaren oder ihr schreibt mich mal bei Twitter an oder schreibt bei Facebook oder bei Google+. Wie findet ihr denn die Auswahl der Apps? Ich weiß, ich bin häufig, mache ich mehr iOS-Folgen, danach Android und noch weniger Windows-Phone eigentlich, obwohl das anders werden soll. Aber wollt ihr irgendwie mehr Spiele oder habt ihr App-Wünsche, die ich mal angucken soll, etc. pp. Könnt ihr mir alles sagen für positive Kritik, also nicht in Form von positiv, aber sinnvolle Kritik. Ich glaube, das ist das bessere Wort. Bin ich immer zu haben und macht mir auch Spaß zu hören, zu lesen, was auch immer. Dann habe ich beim Pottwichteln mitgemacht. Das hat auch großen Spaß gemacht. Die Wichtelfolge, die ich bekommen habe, war zwar ein bisschen chaotisch, aber hey, es ist ein Geschenk und es ist lustig und es ist nett, dass es sowas für Podcaster gibt, finde ich einfach. Und ja, sollte es ein Pottwichteln 2016 geben, wird One App a Day nicht zurückstehen, das Beste zu geben. Irgendwie so, das sollte jetzt noch ein bisschen dramatischer klingen. Ich war aber noch nicht fertig mit den Danksagungen oder mit den Dankesworten. Natürlich auch vielen Dank an die Leute, die dafür sorgen, dass ich von LG viele Testgeräte bekommen habe. Vielen Dank an, dass ich Sony-Geräte bekommen habe, an den netten Kontakt für die Huawei-Geräte, an den netten Kontakt für die HTC-Geräte. Da kommt im Januar hoffentlich ein HTC-Gerät. Natürlich vielen, vielen Dank an den netten Kontakt bei Pixum. Die haben immerhin auch einen Gutschein für das Gewinnspiel zur Verfügung gestellt. Und auch vielen, vielen Dank an den netten Kontakt bei Stielgut. Nicht nur, dass ich Taschen testen konnte und auch noch eine Powerbank. Für die Powerbank kommt übrigens noch ein Testbericht. Ich weiß aber nicht mehr, ob dieses Jahr oder nächstes Jahr. Stielgut hat mir die Sachen zur Verfügung gestellt, die ich verlosen konnte. Super Sache, vielen, vielen Dank. Ebenfalls noch vielen Dank an Fitbit. Die haben mir noch einen Fitbit Charge HR zur Verfügung gestellt. Der befindet sich momentan noch im wirklichen intensiven Langzeittest mit Schlaftracken und Lauftracken und Pulstracken und was auch immer tracken. Was das halt alles so trackt und wie der Akku sich hält etc. Da kommt also auch noch ein Test für den Fitbit Charge HR. Ich glaube eigentlich, ich habe mich jetzt bei den meisten bedankt, wenn nicht vielen, vielen Dank an all die netten Kontakte, die ich da draußen habe, was meine Seite betrifft. Vielen Dank an die Hörer, vielen Dank an die Leser, das habe ich glaube ich eben schon erwähnt. Vielen Dank an wen auch immer. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil ich das am Anfang schon gesagt habe. Und ja, dass das Jahr 2016 für mich und auch für euch entspannend, erfolgreich werden wird oder was auch immer ihr euch wünscht. Und was das Weltgeschehen betrifft, ja, kann man ja eigentlich nur hoffen, dass einfach mal Frieden herrscht, egal in welchem Winkel dieser Erde. Es ist immerhin unsere Erde, das sollten wir nicht vergessen. Und die Menschen sind verantwortlich für diesen Planeten. Wir haben nur den einen und werden wahrscheinlich in der Raumfahrt nicht so weit kommen, dass wir nochmal einen zweiten haben werden. Und ja, ich glaube, das war ein ganz gutes Abschiedswort. Wir hören uns dann im Januar wieder. Ich hatte, glaube ich, sogar schon mal gesagt, wann im Januar? Wahrscheinlich ab dem 4. oder 5. Januar. Ich werde das dann nochmal bei Twitter kommunizieren. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.